Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 57. Lais an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Mein Traum ist nur zu bald in Erfüllung gegangen, lieber Aristipp. Die höhern Mächte haben eine strenge Rache an mir ausgeübt. Adrastea, das ich 24 Jahre lang gar zu glücklich war, die Götter der Liebe, dass ich ihnen so lange Trotz zu bieten wagte. Xenophons Cyrus hat recht behalten. Nur darin irrt er sich, wenn er glaubt, dass, was er für das einzige Rettungsmittel gegen den furchtbarsten aller Dämonen hält, die Flucht, stehe immer in unserer Macht. Aber, gesetzt er hätte auch in diesem Stücke recht, so verzeiht mir, lieben Freunde, dass ich euch sagen muß, ihr habt nicht bedacht, was ihr mir ansinnt. Nein, gute Musarion, nein, liebenswürdige Kleone. Lais kann nie die dritte unter euch sein. Überlasst sie ihrem Schicksal und bittet die Götter, dass es erträglich ausfalle. Euer schönes Geschenk, dem die Hand der glücklichen Kleone einen unschätzbaren Wert gegeben hat, nehme ich unter der einzigen Bedingung an, dass es nach meinem Tode durch Lais Besorgung wieder an die Holdengeberinnen zurückkehre. Lebet wohl, Aristipp und Kleonidas! Meine Freunde, lebet wohl, verachtet diese zwei kleinen Myrtenzweige nicht, die ich euch zum Andenken schicke. Sie welkten an meinem Herzen und sind mit meinen Tränen für euch eingeweiht. Wenn ich an den Ufern des Peneus die Ruhe wiederfinde, so werdet ihr mehr von mir hören. Wo nicht, so lasst mich in eurer Erinnerung leben und seid glücklich. Ende von Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band.